Auch im Körper kann man es mit Fett übertreiben. Zu viel, egal ob Gutes oder Schlechtes, übersteigt unsere Kapazitäten. Das ist dann so, wie wenn man sich zu viel Creme ins Gesicht schmiert. Von Ernährungsphysiologen wird empfohlen, 25 bis maximal 30% des täglichen Energiebedarfs durch Fett zu decken. Das wären durchschnittlich 55 bis 66 Gramm pro Tag. Nach Kohlenhydraten und Fett fehlt jetzt nur noch der dritte und wohl unbekannteste Grundbaustein unserer Nahrung, die Aminosäuren. Es ist eine komische Vorstellung, aber neutral bis nussig schmeckender Tofu oder würzig-salziges Fleisch besteht aus lauter kleinen Säuren. Wie bei den Kohlenhydraten werden die kleinen Bausteine in Ketten aneinandergereiht. Sie schmecken dadurch anders und heißen am Ende anders, nämlich Protein. Im Dünndarm nehmen die Verdauungsenzyme das Gebilde auseinander und die Darmwand schnappt sich die wertvollen Einzelteile. Es gibt 20 solcher Aminosäuren und unendliche Möglichkeiten, sie zu den verschiedensten Proteinen zu kombinieren. Wir Menschen bauen daraus unter anderem unsere DNA, unser Erbgut, bei jeder neuen Zelle, die wir tagsüber herstellen. Das tun auch alle anderen Lebewesen, egal ob Pflanze oder Tier. Deshalb beinhaltet alles, was man in der Natur essen kann, Protein. Sich fleischlos ohne Mangelerscheinungen zu ernähren, ist dennoch schwieriger, als viele denken. Pflanzen bauen andere Proteine als Tiere und oft benutzen sie von einer Aminosäure so wenig, dass man ihre Proteine inkomplett nennt. Wenn wir dann aus ihren Aminosäuren wiederum eigene Proteine bauen wollen, kommen wir in der Kette nur so weit, bis uns eine Aminosäure ausgeht. Halbfertige Proteine werden dann einfach wieder kaputt gemacht und wir pinkeln die kleinen Säuren aus oder recyceln sie noch irgendwie. Bohnen fehlt die Aminosäure Methionin. Reis und Weizen und damit Seitan fehlt Lysin. Mais fehlen sogar gleich zwei, Lysin und Tryptophan. Das ist aber nicht der endgültige Triumph der Fleischliebhaber über die fleischlosessenden Menschen. Vegetarier und Veganer müssen einfach nur klug kombinieren. Bohnen haben zwar kein Methionin, aber dafür eine Riesenmenge Lysin. Eine Weizentortilla mit Bohnenpaste und leckerer Füllung liefert alle Aminosäuren, die man für die eigene Proteinherstellung braucht. Wer Ei und Käse isst, kann auch dadurch inkomplette Proteine ausgleichen. In vielen Ländern nehmen die Menschen seit Jahrhunderten ganz intuitiv Mahlzeiten zu sich, die sich so ergänzen. Reis mit Bohnen, Nudeln mit Käse, Fladenbrot mit Hummus oder Toast mit Erdnussbutter. Theoretisch muss noch nicht mal innerhalb von einer Mahlzeit kombiniert werden. Es reicht sogar innerhalb eines Tages. Es gibt auch Pflanzen, die alle wichtigen Aminosäuren in genügenden Mengen beinhalten. Soja und Quinoa oder auch Amaranth, Spirulina-Algen, Buchweizen und Chiasamen. Tofu hat deshalb schon zu Recht seinen Ruf als Fleischersatz. Allerdings mit der Einschränkung, dass mittlerweile immer mehr Menschen darauf allergisch reagieren.